Mord nach Muster. Kriminalfälle des Richters Die. Alten chinesischen Originalquellen entnommen. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Robert van Rülig. Aus dem Englischen von Otto Wilk. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Teil 2. Ein Blick nach draußen auf die undurchdringliche Wand aus gelbem Nebel genügte Richter Die zu erkennen, dass kein Lüftchen wehte und dass kein von der Pest erlösender Regen zu erwarten war. Hier im Gouverneurspalast hatte der Richter sein Arbeitszimmer eingerichtet, seit der Kaiser ihm 3 Wochen zuvor die Verwaltung der Stadt anvertraut hatte. Der Hofstaat war auf ein kühleres Bergplateau in eine Zeltstadt umgesiedelt, die jetzt das Verwaltungszentrum des riesigen Reiches bildete. Richter Die aber war es überlassen, die Hauptstadt durch die schwere Zeit der Pest zu bringen. Exzellenz, ich habe Neuigkeiten über Herrn Hu. Ma Rong kam herein, gefolgt von Tao Gan. Er setzte sich und erzählte dem Richter von seiner nächtlichen Begegnung mit Blau-Weiß, wie er sie errettete, nachdem sie sich durch einen Sprung in den Fluss vor Marschall Hu in Sicherheit gebracht hatte. Interessant. Bist du dir ganz sicher, dass ihre Geschichte auch der Wahrheit entspricht? Ich bin für morgen Mittag mit ihr verabredet. Ah ja. Nun, dann bringst du sie hierher, zusammen mit ihrem Vater. Immerhin haben wir jetzt eine definitive Anklage gegen Marschall Hu, versuchte Notzucht. Ein Kapitalverbrechen. Rasch füllte der Richter einen Haftbefehl mit seinem Rotpinsel aus und drückte das rote Siegel des Reichsgerichts darauf. Kann sein, dass Hu Widerstand leistet. Ich möchte ihn lebend und mit heiler Haut. Ein Herr Fang bittet um eine Unterredung, Exzellenz. Sondersektion der Stadtverwaltung. Er ist mit der Überwachung der Freudenhäuser und Spielhallen befasst. Führt ihn herein. Ein kleiner, drahtiger Mann in schlichtem blauen Gewand trat ein und schickte sich an, vor dem Richter niederzuknien. Spart euch die Formalitäten und kommt zur Sache. Meine Dienststelle erhielt eure Order, nach einem Tanzmädchen namens Porphyr zu suchen, Exzellenz. Nach meiner Untersuchung kann es sich bei besagter Porphyr auf keinen Fall um eine Lernkurtisane handeln. Sonst wäre es ihr nicht erlaubt, vor Publikum zu tanzen und schon gar nicht nackt. Aber eine ausgebildete Kurtisane ist sie auch nicht. Der Name Porphyr erscheint weder auf einer offiziellen noch auf einer inoffiziellen Liste. Meine Schlussfolgerung, Exzellenz, geht dahin, dass es sich bei dieser Porphyr und ihrem Kuppler um ein Schwindlerpärchen handelt. Herr Fang, ihr seid doch gewohnt, vertrauliche Angelegenheiten auch vertraulich zu behandeln, ja? Was meinen Euer Exzellenz, weshalb ich diesen Posten 20 Jahre lang halten konnte? Ich hätte gern, dass ihr unter äußerster Diskretion Erkundigungen über das Vorleben der Frau May einzieht, der Witwe des Kaufmanns May. Es wird einiges gemunkelt. Zufällig kann ich Euer Exzellenz mit dieser Auskunft auf der Stelle dienen. Eine Kurtisane war sie wohl nicht, eigentlich war sie bloß ein Lehrmädchen. Registriert auf den Namen Saphir in einem Bordell in der Altstadt vor 13 Jahren. Hat Herr May sie losgekauft? Nein, sie ist einfach zu ihm gezogen. Es tut mir sehr leid, Exzellenz, aber dies ist einer der wenigen Fälle, den zufriedenstellend zu lösen, mir nicht gelungen ist. Ich habe Anweisung, das Milieu des alten Stammes in Ruhe zu lassen. Nun, ich habe keinen Zweifel an eurer Tüchtigkeit, Herr Fang. Gebt mir nur unverzüglich Bescheid, sobald ihr die vorgebliche Kurtisane Porphyr aufgespürt habt. Hu hat uns lauter Lügen aufgetischt. Hätte ich den Ruhig... Was gibt's denn jetzt wieder? Ein Bote vom Munizipalgericht meldet, Frau I habe sich erhängt, Euer Exzellenz. Entdeckt hat sie Dr. Lu. Schon wieder dieser Lu. Hol mir mein Gewand und dann gehen wir sofort los. Alle 4. Ein großer Militärtragstuhl brachte Richter Die und seine 3 Adjutanten zum Haus von I. Ich hatte jemanden von der Stadtverwaltung erwartet. Euer Exzellenz, ich... Es war der vornehme Dr. Lu, der die kleine Tür in dem eisernen Tor öffnete. Ich habe beschlossen, den Fall selber in die Hand zu nehmen. Dr. Lu verneigte sich devot und führte sie in Frau I's Schlafgemach. Die Tote lag auf einem Bett mit Baldachin. Ein Blick auf das verzerrte Gesicht mit der heraushängenden, stark geschwollenen Zunge genügte Richter D. Nachdenklich betrachtete er die Zofe, die auf dem Fußboden kauerte. Dann drehte er sich um und ging hinaus. Wann habt ihr sie gefunden? Vor einer halben Stunde. Die Ermordung ihres Gemahls war für Frau I. ein schwerer Schock und ich machte mir Sorgen, dass... Kommt zur Sache. Sie hing vom mittleren Dachbalken herab, Euer Exzellenz. Wir schnitten das Seil sofort durch, aber ihr Körper war bereits kalt und steif. Allem Anschein nach hatte sie den Toilettentisch in die Mitte des Zimmers gerückt und da ein umgekippter Stuhl auf dem Fußboden lag, muss sie diesen auf die Tischplatte gestellt haben. Als ihr Hausarzt konstatiere ich als Todesursache Selbstmord. Weshalb, glaubt ihr, hat sie sich das Leben genommen? Es geziemt sich zwar nicht schlecht, über Tote zu reden, aber Herr I. war gefühllos, brutal, besessen von unmenschlichen Gelüsten. Frau I. liebte ihren Gemahl und litt schrecklich, als sie ihn immer tiefer sinken sah. Da redete sie sich ein, ihr Gatte wäre ein großartiger und guter Mensch. Als sie hörte, dass er tot sei, fiel das künstliche Bild wohl in sich zusammen, und sie erkannte das volle Ausmaß ihrer Selbsttäuschung. Dieser Schock war zu viel für sie. Ihr seid ein hervorragender Menschenkenner, Doktor. Ich habe gehört, die Herkunft der Frau May sei einigermaßen mysteriös. Nun möchten meine Kanzleigehilfen keine Unklarheiten, wenn sie Papiere zu einer Erbschaft auszustellen haben, einer großen Erbschaft. Ob ihr mich da wohl aufklären könnt? Das Geheimnis, auf das ihr anspielt, wurde mit Absicht geschaffen. Meint ihr, dass Frau May eine Kurtisane war? Nein, eine Kurtisane war Frau May nie. Im Gegenteil, sie kommt aus einer honorablen Familie hier in der Altstadt. Warum denn die Geheimnistuerei? Weil zwischen der Sippe ihres Vaters und der von May eine alte Fehde bestand. Ihr Vater war strikt gegen die Heirat. Sie ließ sich aber nicht davon abbringen, ging einfach von daheim weg und zog zu May. Die beiden schlossen die Ehe dann per Privattrauung. Eine bemerkenswerte Frau. Ihr Vater tobte, konnte nun aber nichts mehr machen und so siedelte er in den Süden des Reiches über. Das ist alles, Euer Exzellenz. Erstaunlich, was der Klatsch anrichtet. Ja, vielen Dank, Doktor. Geht nun bitte zu dem Leichenbeschauer. Damit wandte sich der Richter wieder seinen Adjutanten zu. Wir schauen uns hier nochmal um, zuerst oben in der Galerie. Bei Tageslicht entdecken wir vielleicht Spuren, die wir gestern Nacht übersehen haben und die uns Hinweise auf die Ermordung des Markgrafen I. geben können. Sie durchquerten dieselben Höfe und leeren Gänge wie bei ihrem ersten Besuch und fanden schließlich die Treppe. Sie betraten die Galerie. Zieht die Rollvorhänge hinauf, damit... Unfassbar. Moreau starrte in den Raum. Genau diesen Ort habe ich in Jens Guckkasten gesehen, in der Szene, wo der Mann in Schwarz eine Frau auspeitscht. Sie ist auf diesem Divan festgeschnallt, mit dem Gesicht nach unten. Wovon redest du? Wer ist Yuen? Der Vater von Blau-Weiß und ihrer Zwillingsschwester Coralie. Eine längere Geschichte. Marung berichtete dem Richter ausführlich von seinem Besuch in der Schenke zu den Fünf Segen, vom griesgrämigen Puppenspieler Yuen und seinem Guckkasten, in dem er seine Marionetten so täuschend echt zu bewegen wusste. Yuen zeigte mir noch eine Szene. Die spielte vor einem Landhaus am Wasser. Marschall Hus Haus. Drüben auf der anderen Seite des Kanals. Das kann nur eines bedeuten. Nämlich, dass Yuen vor dem Todpeitschen der Schuldsklaven in der Galerie hier weiß. Und auch Marschall Hu in diese schändliche Untat verwickelt war. Blau-Weiß hat mir erzählt, ihr Vater habe in Hus Diensten gestanden. Also ist er möglicherweise ein Augenzeuge gewesen. Wie die Dinge liegen, muss ich diesen Puppenspieler sofort sprechen. Mach ihn ausfertig, Marung. Ich werde mein Bestes tun, Exzellenz. Bring Yuen in mein Arbeitszimmer, zusammen mit seiner Tochter Coralie, der Sängerin. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Ihre Schwester Blau-Weiß brauche ich vorerst nicht. Und jetzt kommt, der Leichenbeschauer müsste inzwischen fertig sein. Als der Richter Marung und Chao Tai erblickte, legte er den Schreibpinsel beiseite. Hu hat sich am Morgen widerstandslos verhaften lassen. Habt ihr diesen Puppenspieler Yuan finden können? Ja, Exzellenz. Er und seine Tochter warten im Vorzimmer. Seine andere Tochter, Blau-Weiß, war nicht daheim. Aber, Exzellenz, unter den Straßenkehrern braut sich etwas zusammen. Sie haben so eine Art Bruderschaft gegründet und führen aufrührerische Reden. Die Pest sei ein sicheres Zeichen dafür, dass der Himmel dem Kaiser sein Mandat entzogen hat und ein neues Zeitalter im Anbruch ist. Der Anfang offener Rebellion. Wir müssen sofort Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Wachposten sind alarmiert. Eine Hundertschaft treibt die Schurken zusammen. Bruder Ma und ich werden die Festgenommenen später verhören. Erstattet mir gleich Bericht, wenn ihr fertig seid. Marung, hol jetzt Yuan und seine Tochter herein. Der Puppenspieler kniete nieder und Koralle folgte seinem Beispiel. Ihr dürft aufstehen. Mit unbewegtem Gesicht sah der Puppenspieler den Richter an. Koralle hielt den Kopf gesenkt, ihre schlanken Hände spielten mit den Enden ihrer Seidenschärpe. Richter Dee bemerkte, dass sie am rechten Ohrläppchen ein Pflaster trug. Ihr heißt Koralle, nicht wahr? Der Richter holte den Ohrring aus der Schublade und legte ihn vor sich auf die Schreibtischplatte. Wo habt ihr den verloren? Koralle hob den Kopf und als ihr Blick auf das Schmuckstück fiel, wurden ihre Wangen bleich. Nun gut, ihr könnt im Vorzimmer warten. Taugan geleitet euch hinaus. Nun zu euch, Herr Yuan. In welchem Verhältnis standet ihr zu der Schuldsklavin, die vor Jahren von Herrn Yi zu Tode gepeitscht wurde? Sie war meine Frau. Ihre Frau. Wie wurde sie zur Schuldsklavin? Weil ich Herrn Hu das Geld nicht zurückzahlen konnte, das ich ihm schuldete. Hu, sagt ihr? Ja, Euer Exzellenz. Marschall Hu hatte meinen seligen Vater als Küchenmeister im Dienst. Der Lohn war karg, aber die Familie groß. Bittere Armut trieb meinen Vater dazu, von einem Goldschmied Geld zu stehlen. Herr Hu vertuschte die Sache und erstattete dem Bestohlenen den entwendeten Betrag. Als Gegenleistung willigte mein Vater ein, ihm die doppelte Summe zurückzuzahlen, und zwar in monatlichen Raten. Nach kurzer Zeit starb er jedoch. Und so ging die Schuld auf mich über. Wegen der Kosten für das Begräbnis konnte ich nicht rechtzeitig zahlen und Herr Hu verlangte, dass meine Frau ihm als Schuldsklavin diene. Im Großen und Ganzen behandelte er sie gut. Aber dann sah Markgraf I meine Frau, als Herr Hu besuchte, und bat ihn, ihm den Anspruch auf sie zu verkaufen. Warum habt ihr dagegen nicht protestiert? Schuldübertragungen solcher Art verstoßen gegen das Gesetz. Hu war unser Herr und Wohltäter. Hat er nicht den Ruf meines Vaters gerettet? Aber I, warum habt ihr den nicht vor Gericht gebracht, nachdem er eure Frau auf so abscheuliche Weise ermordet hatte? Hier oben in eurem Palast wisst ihr herzlich wenig davon, welche Art von Gerechtigkeit die Günstlinge des Gesetzes uns Armen zumessen. Misshandlungen werden streng geahndet. Doch wie sollen wir die Übeltäter gerichtlich belangen, wenn die Leute sie nicht zur Anzeige bringen? Im Torbau des Reichsgerichts hängt ein Gong. Und jeder ist berechtigt, ihn anzuschlagen, um Unrecht zu melden. Im ganzen Reich waltet unparteiisches Recht. Dass ich davon noch nichts mitbekommen habe, liegt wohl daran, dass ich im Armenviertel lebe. Wäret ihr vor 6 Jahren zu meinem Amtsvorgänger gegangen, wäre es nicht nötig gewesen, eure Rache als ausgeklügeltes Puppenspiel zu inszenieren. Dachtet ihr, Menschen ließen sich genauso handhaben wie Marionetten? Ihr kanntet Hus Hitzköpfigkeit und Is widernatürliche Gelüste. Und mit Hilfe von Koralle hofftet ihr, zwischen den beiden Männern so viel Unfrieden zu stiften, dass einer den anderen umbringt. Den Mörder hätte in jedem Fall die Todesstrafe erwartet. Hattet ihr keine Skrupel, eure Tochter vor diesen Lüstlingen splitternackt tanzen zu lassen? Sie war mit meinem Plan einverstanden, weil er Vergeltung ermöglichte, ohne dass wir gegen unsere einzigen Herren auch nur die Hand zu erheben brauchten. Und was das Tanzen im körperlichen Naturzustand anbelangt, so ist auch das eine hehre Kunst. Eine ernsthafte Tänzerin erniedrigt es nicht. Nur die falsche Art von Zuschauern. Wusste eure andere Tochter von dem Plan? Oh nein, Euer Exzellenz. Ich habe ihr stets erzählt, ihre Mutter habe einen Unfall erlitten. Hätte Blau-Weiß die Wahrheit erfahren, hätte sie I eigenhändig erwürgt. Ist ein gutes und gradsinniges Mädchen, jedoch von hitzigem Temperament. Alles lief gut bis gestern Abend. Sie ging Koralle nämlich zu I, ohne mir etwas davon zu sagen. Und auch ohne ihren Begleiter, den Wirt aus der Schenke zu den 5 Segen. Den Rest möchte ich lieber aus ihrem eigenen Munde hören. Hol sie wieder herein, Taugan. Fräulein Yon, euer Vater hat mir soeben von dem Plan, eure Mutter zu rächen, erzählt. Ich möchte jetzt gerne von euch erfahren, und zwar im Einzelnen, was gestern Abend geschah. Gestern Mittag ging ich mit meiner Schwester auf den Markt, Euer Exzellenz, als Herr I uns plötzlich ansprach, aber mit unseren richtigen Namen. Ich konnte mir nicht erklären, wie er herausbekommen hatte, wer ich wirklich bin. Er bat darum, mich allein zu sprechen. Sobald meine Schwester weitergegangen war, schimpfte er auf meinen Vater. Er sei schon immer ein durchtriebener Hund gewesen. Er werde die Sache Herrn Hu erzählen. Sie beide würden meinen Vater entführen und zu Tode foltern. Ich flehte ihn an, uns zu vergeben. Schließlich erklärte er, wolle uns in Frieden lassen, wenn ich noch einmal für ihn tanzte an diesem Abend. Allein. Ich wusste sehr wohl, dass er mehr verlangte als das. Aber es hieß, meines Vaters Leben zu retten. Und zu der verabredeten Stunde war ich vor Is Haus. Er ließ mich persönlich ein, also zog ich mich aus und betrat die Galerie. Dort packte er mich an den Haaren, und zwar so grob, dass er mir den Ohrring abriss. Er brüllte, er werde mich auf die gleiche Weise töten wie meine Mutter und auf demselben Divan. Dann schlug er mir mit der Peitsche auf die Brust. In Todesangst hielt ich die Hände vors Gesicht, aber auf einmal hörte ich auf. Auf einem der Bambusvorhänge war ein dunkler Schatten erschienen. Und da sprang ich auf und griff meine Kleider und die Laute, rannte die Treppe hinunter, über den Hof und zum Tor hinaus. Und möchten Sie eine Schale Tee? Vermutlich hatte Herr Hu wieder mal in Is Fenster gespäht und mich nackt auf den Divan stehen sehen. Da ging wohl sein ungestümes Wesen mit ihm durch. Er wird in den Kanal gesprungen und zu den Fenstern hinaufgeklettert sein. Aber als wir dann erfuhren, dass I ermordet wurde... Danke, Fräulein Yuan. Da habt ihr fürwahr Schreckliches erlebt. Herr Yuan, warum habt ihr in eure Guckkastenbilder jene grausige Szene vom Mord an eurer Frau aufgenommen? Um meinen Hass am Leben zu erhalten, Exzellenz. Manchmal überkommen mich Zweifel. Zweifel an den Dingen. Wenn ich an das Milieu denke, in dem I aufgewachsen ist, an den alten Stamm mit all seinen überholten Begriffen von absoluter Macht, all seinen Täuschungen und Enttäuschungen. Nun, mein Plan hat schließlich doch noch zum Erfolg geführt. Hu und I müssen einander arg in die Haare geraten sein. Wie ich höre, habt ihr Hu bereits verhaftet. Dass ich die Folgen meines Handelns zu tragen habe, ist mir vollkommen klar, Euer Exzellenz. Fräulein Yuan, hat I euch für die Darbietung Geld gegeben? Nein, Euer Exzellenz. Der Wirt von der Schenke, der mich begleitete, sagte ihm immer, das würde bei der endgültigen Regelung verrechnet werden. Wenn dem so ist, dann liegt nichts gegen euch vor. Es ist zwar nicht rechtens, die Justiz selber in die Hand nehmen zu wollen, aber darauf in dem Fall eine Anklage aufzubauen, wäre überaus schwierig. Und es gibt auch kein Gesetz, das einem Mädchen verbietet, unentgeltlich zu tanzen. Sei es auch ohne Kleidung, Herr Yuan. Herr I war ein verabscheuungswürdiges Überbleibsel einer finsteren Epoche. Dennoch verlangt das unparteiische Recht, dass ein Mörder enthauptet werde, sofern er nicht beweisen kann, dass er in Notwehr gehandelt hat. Ich habe Herrn Hu bereits verhaften lassen, Herr Yuan. Allerdings, weil er versucht hat, eure Tochter Blau-Weiß zu vergewaltigen. Hu hat Blau-Weiß vergewaltigen wollen? Wann denn und... Das fragt ihr sie am besten selbst. Mädchen, erzählt mir ja nie was. Jedenfalls steht auf versuchte Notzucht die Todesstrafe. Richtet das eure Tochter aus, es wird sie beruhigen. Ihr dürft jetzt gehen. Der Puppenspieler und seine Tochter fielen auf die Knie und dankten dem Richter. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, Herr Jürn, dann macht unter denen vom alten Stamm bekannt, dass die Rechtsprechung ohne Ansehen der Person erfolgt. Selbst in Zeiten wie diesen, wo tagtäglich Hunderte an der Pest sterben, hat jede Gewalttat ordnungsgemäß untersucht und strafrechtlich geahndet zu werden. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Habt ihr die Zusammenhänge nur herausbekommen, Exzellenz? Dein Bericht über die Begegnungen der Schenke sagte mir, dass Yuen in den Mord an der Schuldsklavin verwickelt sein müsse. Als ich erfuhr, dass Porphyr keine Kurtisane war und merkte, wie beeindruckt der Torwächter von ihrer lieblichen Stimme war, da musste ich an Yuens Tochter Coralle denken, die eine gute Sängerin ist. Porphyre haben manchmal eine korallenähnliche Farbe. Wenn Leute sich einen falschen Namen zulegen, neigen sie dazu, einen zu wählen, der an ihren richtigen anklingt. Ich nehme an, aus einer dunklen Furcht, ihre Persönlichkeit zu verlieren. So, und nun trinken wir einen Tee. Dann muss ich mich umkleiden. Taugan, es wird Zeit, zu der Totenfeier im Hause May zu gehen. Als Gastgeberin sehr gut gemacht. Eine würdevolle Witwe, ob nun ehemalige Kurtisane oder nicht. Die Abenddämmerung hatte eingesetzt. Der Richter und Taugan saßen auf der Westterrasse des Mayhauses. Allzu viele Trauergäste waren nicht erschienen. Vertreter der mit Spenden bedachten wohltätigen Vereine und einige Honoratioren. Auf weißen Fahnen verkündeten große Schriftzeichen die zahlreichen Tugenden des Verstorbenen. Der Richter hatte dem Toten die letzte Ehre erwiesen und eine Prise Räucherpulver in die große Bronzepfanne gestreut. Du sprachst von der Witwe. Ich frage mich, wie ihre Pläne aussehen. Ich glaube, sie hat vor, in eine andere Stadt umzusiedeln. Ich hatte vor, mir die Stelle anzuschauen, wo May verunglückt ist. Sieh mal. Der Richter zeigte auf weiße Mandelblütenblätter, die von den Zweigen herabgeflattert kamen. Es scheint ein wenig Bewegung in der Luft zu sein. Gebe der Himmel, dass das einen Wetterumschlag bedeutet. Der Richter ließ den Hausmeister kommen und wies ihn an, sie in den Ostflügel zu geleiten. Der alte Mann führte sie zu einer Halle, in deren Mitte eine steile Marmortreppe zum Obergeschoss führte. Sie war in altertümlichem Stil gebaut, mit einem Geländer, dessen Stützen spitze Aufsätze in Form von Lotusknospen trugen. Von der Decke hing ein riesiger roter Lampion herab, der die Halle mit angenehmem Streulicht erfüllte. Hier hat man meinen Herrn gefunden, Euer Gnaden. Wirklich sehr steil, diese Treppe. Das Studierzimmer des Verstorbenen ist dort oben, nicht wahr? Ja, hoher Herr. Wie schaffst du es, diesen Lampion anzuzünden? Jeden Abend um 7 Uhr gehe ich hinauf und ziehe ihn mit einem Stock zu mir heran. Dann besticke ich ihn mit Kerzen. Ich nehme immer Tempelkerzen. Die reichen bis etwa Mitternacht. Der Richter nickte. Er besah sich die Aufschrift über einer Mondtür, die der Treppe gegenüber lag. Stätte gepflegter Muße. Mit hervorragender Kalligraphie geschrieben. Ein eigenhändiges Werk meines seligen Gemahls. Es war Frau May. Neben ihr stand Dr. Lu. Die Treppe ist in der Tat sehr steil, gnädige Frau. Und das Geländer ist so niedrig, als dass man daran Halt fände. Ich glaube nicht, dass ein höheres Geländer Herrn May gerettet hätte. Er muss beim Hinunterstürzen einen Herzschlag erlitten haben. Wahrscheinlich war er bereits tot, als sein Kopf auf den Pfosten schlug. Dürften wir vielleicht einen Blick in das Studierzimmer ihres Gatten werfen, gnädige Frau? Aber gewiss doch, Euer Exzellenz. Es war eine höflich vorgetragene Bitte. Taugan entging jedoch nicht, dass in Richter D.'s Augen ein harter Ausdruck getreten war. Seid vorsichtig, Euer Gnaden. Es ist immer noch Wachs auf dem Fußboden. Von der Kerze, die mein Herr hat fallen lassen. Richter D. trat an einen Ebenholzschreibtisch. Er setzte sich in den großen Armstuhl und nahm einen Reibstein für Tusche mit winzigem Pflaumenblütendekor in die Hand. Ein wirklich erlesenes Stück. Mit dem Finger fuhr er über die saubere Oberfläche des Steines. Dann besah er den neuen weißen Schreibpinsel, einen Papierbeschwerer aus Jade und den Wasserbehälter aus Porzellan. Er tat das ganz beiläufig. Taugan aber war klar, dass der Richter nach etwas suchte. Hier atmet alles den Geist klassischer Eleganz. Ich danke Ihnen, Frau May. Gehen wir wieder hinunter. Exzellenz, haben hoffentlich nichts dagegen, wenn ich mich jetzt zurückziehe. Wozu dient der Raum hinter der Mondtür? Als unser Gästezimmer, Euer Gnaden. Es wird allerdings selten benutzt, ist eigentlich nur für die alten Freunde des Herrn. Es hat eine Tür zum Seitengarten. So können die Gäste kommen und gehen, wie es ihnen beliebt. Zeigen Sie mir dieses Zimmer. Es wird nicht geputzt sein, Euer Exzellenz. In den letzten Wochen hat es ja niemand benutzt. Und die Dienstmägde... Richter Dee hatte die Mondtür bereits aufgeschoben. Er erblickte ein gewaltiges Himmelbett, dessen blaue Satinvorhänge bis auf den weißen Marmorfußboden reichten. Auf dem Toilettentisch lag eine Schminkgarnitur für Augenbrauen. Ein dünner Pinsel, eine Stange Tusche sowie ein großer Reibstein mit eingetrockneten Tuschespuren. Taugan, schau dir mal diese grauen Flecken auf dem Marmor an. Taugan befeuchtete die Spitze seines Zeigefingers und rieb an den Flecken. Das ist Tusche, Exzellenz. Die Flecken sind nicht von heute. Es ist darüber gewischt worden, aber die Tusche war schon in den Marmor eingezogen. Richter Dee zeigte Taugan einen großen dunkelbraunen Fleck am Saum des Bettvorhangs. Er sah Frau May an. Ihr Mann ist in diesem Raum ums Leben gekommen, gnädige Frau, und zwar durch Mord. Sein Schädel wurde mit diesem Reibstein zertrümmert, sein Blut tropfte auf den Boden, ebenso Tusche. Beides ist zwar weggewischt worden, doch sind Spuren zurückgeblieben. Das erklärt nun auch die Tuscheflecken auf der Wange des Toten, Doktor. Frau May wurde kreidebleich, sie starrte den Richter an. Ihr seid berühmt für die Logik eures Verstandes, Euer Exzellenz. Und folglich werdet ihr Frau May doch nicht durch eine derart tollkühne Behauptung Angst machen wollen. Selbstverständlich nicht. Die Spuren ergeben lediglich Indizien. Viel belastender ist, dass ihr und Frau May mich bezüglich der Todeszeit belogen habt. Ihr Doktor gabt an, Frau May habe die Leiche ihres Mannes um etwa 10 Uhr entdeckt. Warum aber sollte Herr May da eine brennende Kerze mitgenommen haben? Die Halle ist bis Mitternacht durch den Lampion gut erleuchtet. Frau May und Dr. Lou, ich verhafte Sie wegen Mordes an Herrn May. Es war noch eine halbe Stunde Zeit bis zur Nachtsitzung des Gerichts. Taugan half dem Richter Dee beim Anlegen des Talars und reichte ihm das Flügelbarett. Exzellenz, eine Frage. Wann ist euch der erste Verdacht gekommen, dass May ermordet wurde? Ich hatte nur ein vages Gefühl. Bis der Hausmeister mir sagte, der Lampion in der Halle brenne bis Mitternacht. Tatsächlich aber fand ich erst im Gästezimmer alle Anhaltspunkte. Der alte May hatte das Liebespaar um Mitternacht oder später überrascht. Und einer der beiden erschlug ihn mit dem schweren Reibstein. Dann schleiften sie die Leiche in die Halle und legten sie am Fuß der Treppe ab. Der Pantoffel auf halber Treppenhöhe, das Blut auf der Spitze des Pfostens, die aus der Hand gefallene Kerze. Ein Verbrechen zu perfekt machen zu wollen, ist ein Fehler, den viele Mörder begehen, Taugan. Blau-Weiß ist in der Kanzlei, Exzellenz. Sie sagt, sie müsse euch unbedingt sprechen. Ich würde ja wirklich gerne Ihre Bekanntschaft machen, Marung, aber im Moment habe ich keine Zeit dazu. Wir müssen sofort zum Gericht. Sie wirkt aber ganz aufgeregt. Es sei furchtbar wichtig und sie weigert sich, mir zu sagen, worum es geht. Sie ist eine sehr interessante junge Frau. Dennoch, sie möge warten, bis ich zurück bin. Wie ist die Lage in der Stadt? Unsere Leute haben rund 60 Straßenkehrer festgenommen. Es gab 2 Rädelsführer. Sie planten einen Volksaufstand. Sie werden noch heute Nacht hingerichtet. Ich hoffe, dass damit endlich wieder Ruhe einkehrt. Bangen Blickes schaute der Richter zum Himmel. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass doch noch Regen kommt, um uns von der Pest zu befreien. Der Saal des Militärgerichts war durch Fackeln erhellt. Links und rechts standen hier ein Dutzend Militärbüttel mit gezogenen Schwertern. Chiao Tai geleitete den Richter auf ein Podest. Er rückte ihm den hochlehnigen Stuhl hinter dem mit scharlachrotem Tuch bedeckten Tisch zurecht. Als Notstandsgouverneur der kaiserlichen Hauptstadt erkläre ich die Sitzung des Gerichtes hiermit für eröffnet. Zur Verhandlung steht der Mord an dem hiesigen Kaufherrn Mei Lian. Als erstes möchte ich den Angeklagten Dr. Lu hören. Richter Di ließ sich die Formulare reichen. Jedes der Blätter trägt das große rote kaiserliche Siegel. Normalerweise mussten sämtliche Todesurteile dem Kaiser persönlich unterbreitet werden. Die gegenwärtigen Notstandsgesetze erlaubten jedoch ein schnelleres Verfahren. Der Angeklagte Dr. Lu. Zwei Gerichtsbüttel führten Lu vor den Richtertisch und hießen ihn niederknien. Dr. Lu, ihr habt euch zweimal der Falschaussage schuldig gemacht. Das erste Mal, als ihr angabt, Herrn Mays Tod wäre gegen 10 Uhr abends eingetreten. Und das zweite Mal, als ihr sagtet, Frau May sei keine Kurtisane gewesen, sondern stamme aus angesehenem Hause. Ihr steht unter Anklage der Mittäterschaft an dem Mord an Kaufherrn May. Und ich rate euch, die Wahrheit zu sagen. Vor diesem hohen Gericht streite ich entschieden ab, etwas mit dem Mord an Herrn May zu tun zu haben. Ich war so töricht, das zu glauben, was mir Frau May vorgelogen hat. Ihr sagtet, an jenem Tag hättet ihr mit Herrn May zu Abend gegessen, bedient von Frau May. Fangt mit dem an, was anschließend geschah. Nachdem ich mich von Herrn May verabschiedet hatte, ging ich zur Kammer des Hausmeisters, Euer Exzellenz. Ich verabreichte ihm die Medizin und begab mich heim. Als ich euch in den Palast holen ließ, um etwas über den Tod Herrn Mays zu erfahren, gabt ihr an, dass ihr Frau May habt schreien hören. War das erlogen? Jawohl, Exzellenz. Und ich bitte demütig um Vergebung. Am nächsten Morgen schaute ich noch einmal vorbei. Frau May öffnete persönlich. Sie wirkte sehr aufgeregt. Sie sagte, nachdem sie ihren Mann in sein Studierzimmer gebracht hatte, habe sie beschlossen, die Nacht unten im Gästezimmer zu schlafen. Sein Gesundheitszustand hätte ihr nicht recht gefallen und sie habe in der Nähe sein wollen. Kurz nach Mitternacht sei ihr Mann zu ihr gekommen. Sie wollte ihm einen Tee machen, doch da habe er sich plötzlich an den Hals gegriffen und nach Luft gerungen. Ehe sie ihm zu Hilfe eilen konnte, sei er zusammengebrochen und habe sich den Kopf an einer spitzen Kante des Bettgestells angeschlagen. Ich glaubte ihr, Euer Exzellenz. Ich wusste, Herrn Mays Herz war wirklich nicht mehr das Stärkste. Doch dann sagte sie weiter, sie habe schreckliche Angst, die Leute könnten anfangen zu reden. Sicher habe ihr Mann sie mit einem Liebhaber erwischt und sei von diesem dann niedergeschlagen worden. Ich fand es einigermaßen weit hergeholt. Als ich sie aufforderte, mir den Toten zu zeigen, sagte sie, sie habe ihn zur Treppe in der Halle geschleift. Ob ich ihr wohl helfen wolle, indem ich dem Leichenbeschauer sage, ihr Mann wäre die Treppe hinuntergestürzt und sie hätte mich sofort rufen lassen. Ich zögerte, aber sie ist eine Frau, die es versteht, einen Mann zu überreden, Euer Exzellenz. Lu wischte sich mit dem Ärmel über das schweißbedeckte Gesicht. Als ich mit dem Leichenbeschauer in die Halle kam, erkannte ich sofort, dass die klaffende Wunde an Herrn Mays Stirn von einem Hieb herrühren musste. Außerdem war die Unfallstelle so sorgfältig präpariert worden, dass ich einen Mittäter vermutete. Hatte man doch auf die Spitze des Pfostens sogar Blut geschmiert. Mir wurde klar, in welcher gefährlichen Lage ich mich befand. Sie hatte mich zum Mordkomplizen gemacht. Was für ein Narr ich war. Der einzige Ausweg wäre gewesen, Frau May vor Gericht zu bringen. Warum habt ihr das nicht getan? Euer Exzellenz, sie flehte mich auf Knien an, sie zu retten. Ihr Mann habe sie tatsächlich mit einem Liebhaber ertappt und der habe ihn niedergeschlagen. Wer war ihr Liebhaber? Das wollte sie mir nicht sagen, Euer Exzellenz. Allmächtiger Himmel, was bin ich doch für ein unglaublicher Tor. Sie wird natürlich sagen, ich sei es. Glaubt dieser Frau nicht, Euer Exzellenz. Ich flehe euch an, schenkt ihr keinen Glauben. Ihr seid ein ausgekochter Bursche, Lou. Daran hatte ich noch nie Zweifel. Lasst die Ordonnanzen die Aussage verlesen. Im Sing-Sang-Ton lasen die beiden Männer ihre Mitschrift vor, wobei sie hier und da innehielten, um kleinere Korrekturen vorzunehmen. Danach reichten sie Dr. Lou das Protokoll, damit er seinen Daumenabdruck darunter setzte. Auf ein Zeichen des Richters führten ihn zwei Büttel ab. Führt die Angeklagte May vor. Ich bitte, Euer Exzellenz melden zu dürfen, dass die Gefangene May krank ist. Sie musste sich mehrmals übergeben und scheint auch Fieber zu haben. Ich riet ihr, um Vertagung der Verhandlung zu bitten, doch sie besteht darauf, vor Gericht zu erscheinen. Wie belieben, Euer Exzellenz zu entscheiden? Da jetzt eine kurze Aussage genügt, könnt ihr sie vorführen. Die Angeklagte darf stehen bleiben. Das Gericht wird jetzt... Ich habe meinen Mann umgebracht. Ich konnte die vergeblichen Liebesversuche dieses Kreises nicht länger ertragen. Ich hatte ihn geheiratet, weil das Leben mir noch so vieles schuldete. Ich war 15, als man mich in das Freudenhaus in der Altstadt verkaufte. Ich wurde geschlagen und getreten, auf jede erdenkliche Art misshandelt und erniedrigt. Dann lernte ich einen kennen, der mich liebte. Ich war glücklich. Jedenfalls eine Zeit lang. Bis ich merkte, dass unsere Liebe nicht ausreichte, jene Schuld auszugleichen, von der ich sprach. Ich wollte mehr als bloß Liebe. So heiratete ich den reichen May. Tat ich denn alles, was ich begehrte? Außer Liebe. Ich suchte mir Liebhaber. Viele. Die meisten erwiesen sich als ungeschickte Tölpel. Ich fühlte mich besudelt durch ihre gierigen Gelüste, entwürdigt durch ihre unverschämten Forderungen nach Geld. Mein Mann kam hinter meine Liebschaften. Und sein Mitleid demütigte mich. Nachdem ich ihn umgebracht hatte, musste ich dem Arzt versprechen, seine unsittlichen Anträge zu erhören. Ich habe zu viel haben wollen. Und je mehr ich bekam, umso mehr verlor ich. Ich habe alles über. So über. Frau May begann zu wanken. Verloren sah sie den Richter an, dann sank sie zu Boden. Die Aufseherin hockte sich neben sie und öffnete ihr das Kleid. Plötzlich sprang sie auf und zeigte entsetzt auf die Flecke an Hals und Busen. Frau Mays Glieder zuckten. Dann lag sie da. Richter Dee hatte sich erhoben und schaute auf das verzerrte Gesicht der Toten, während zwei Wachen eine Schilfmatte über den Leichnam breiteten. Man führe den Angeklagten Hu Pen vor. Im Rundbogen der Tür erschien die untersetzte Gestalt von Hu. Finster blickte er in den Saal. Marschall Hu Pen, ihr seid angeklagt, den Kaufmann Mei Liang im Gästezimmer seines eigenen Hauses ermordet zu haben und zwar durch einen Schlag auf den Kopf mit einem schweren Tuschereibstein. Ma Rong und Chiao Tai tauschten verwundert Blicke. Tao Gan richtete sich auf seinem Hocker auf und sah den Richter ungläubig an. Hat sie mich also verraten? Nein, das hat sie nicht. Ihr selber habt euch verraten. Gestern Nacht, während meines Besuches bei euch. Als ihr mir und meinem Adjutanten die Geschichte des Weidenmusters erzähltet, wart ihr spürbar bewegt. So als wäre euch das alles selber geschehen, statt bloß eurem Urgroßvater vor 100 Jahren. Zugegeben, die Geschichte ist anrührend, aber ihr müsstet sie im Familienkreis doch unzählige Male gehört haben. Ich argwöhnte, dass auch ihr einmal eine Kurtisane losgekauft hattet. Wahrscheinlich unter Opferung des letzten Restes von eurem Familienvermögen. Und dass sie euch verließ, um einen reichen Mann zu heiraten. Außerdem habt ihr euch, als ich euch Herrn Is Tod mitteilte, sofort nach seinem Auge erkundigt. Ihr dachtet an den Gassenreim, nachdem die drei alten Geschlechter untergehen werden und mit ihnen diese Stadt. 1, 2, 3, I, Hu, Me. Einer wird des Betts beraubt, einem schlägt das Auge aus, einem kostet es das Haupt. Aber aus dem Reim geht nicht hervor, was wem geschieht. Und May war doch die Treppe hinuntergefallen, oder nicht? Der Richter lehnte sich in seinem Armstuhl zurück. Ich erfuhr, dass es sich bei Frau May um eine ehemalige Kurtisane handelte und dass sie von einem Unbekannten freigekauft worden war, den sie wegen des reichen Herrn May verließ. Das glich der Weidenmustergeschichte, die ihr über euren Großvater erzähltet. Und das wiederum brachte mir einen merkwürdigen Vorfall in Erinnerung. Als Frau May mich besuchen kam, zuckte sie zusammen, als sie auf einem Teller mit Gebäck plötzlich das Weidenmuster sah. Dass ich euch verhaften ließ, geschah zunächst wegen einer anderen Sache, die euch zur Last gelegt wird. Jetzt wollte Hu etwas einwenden, doch der Richter hob die Hand. Nein, hört mich weiter an. Aus eurem Wissen ließ sich schließen, dass ihr der Liebhaber gewesen seid und den alten Mann ermordet habt, als ihr euch im Gästezimmer mit seiner Frau überraschte. Einer wird des Betts beraubt. Einem schlägt das Auge aus, einem kostet es das Haupt. Eure Auslegung des Gassenreims besagt also, wenn I ein Auge ausgeschlagen worden ist, sei die logische Folge, dass ihr ums Haupt kommt. Das heißt, der Mord an Me wird aufgedeckt und euch auf dem Schafott der Kopf abgeschlagen. Ich erkläre euch das alles, Herr Hu, um den Nachweis zu erbringen, dass Frau May euch nicht verraten hat. Hu stand auf. Mit seinen großen, behaarten Händen hielt er sich an der Tischkante fest. Wo ist sie? Sie ist tot. Nach Ablegung ihres Geständnisses hat sie hier im Saal ihr Leben ausgehaucht. Sie hatte die Pest. Die Augen weit aufgerissen starrte Hu auf die Schilfmatte. Er trat näher, schlug die Ecke der Matte nach oben und legte Frau Mays Arm frei. Sanft streichelte er ihre Hand. Behutsam zog er den Ring mit dem Saphir ab, küsste ihn und steckte ihn sich an den Finger. Ich bitte darum, diesen Ring auf dem Schafott tragen zu dürfen. Den schenkte ich ihr, nachdem ich sie freigekauft hatte. Sie hieß Saphir, genauso wie die Kurtisane, die mein Urgroßvater losgekauft hatte. Das ist kein Zufall, sagte ich zu ihr, sondern der Wille des Himmels. Deine Liebe wird all das Leid wieder gut machen, das jene Saphir damals über meine Familie brachte. Warum wurde sie nach unseren ersten glücklichen Jahren so anders? Weil sie nicht vergessen konnte, dass ich sie wie ein Stück Ware gekauft hatte. Als sie mich verließ, sagte sie nur, May ist reich und du bist arm. Das Leben schuldet mir noch so vieles. Doch der Luxus machte sie nicht glücklich. Eines Tages ließ sie mich rufen. Sie sagte, sie habe mich nicht vergessen können. Was genau hat sich in jener unheilvollen Nacht zugetragen? Nun, Saphir hatte mich wieder zu sich kommen lassen. Es ging gegen Mitternacht. Wir hatten die Bettvorhänge im Gästezimmer offen gelassen. Einzige Lichtquelle war eine Kerze. Plötzlich ging die Mondtür auf und der alte May kam herein. Bring ihn um, befahl sie mir. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Aber May schüttelte den Kopf. Nehmt sie nur mit euch. Ihr habt sie gekauft, also gehört sie von rechts wegen euch. Da sprang sie auf und beschimpfte ihn. Doch er hob die Hand. Ich weiß, dass du hier unglücklich bist, sagte er. Und mit Ru mitzugehen, ist deine letzte Chance. Vielleicht findest du dann endlich, was du suchst. Wenn du wüsstest, wie leid du mir tust. Diese Worte kränkten mich tief. In blinder Wut griff ich den Reibstein, schlug ihn damit nieder und stieß seinen erbärmlichen, dürren Körper mit den Füßen. Ich hörte erst auf, als Saphir die Arme um mich legte und mir gebot, von ihm abzulassen. Vier Männer in schwarzen Kutten betraten den Gerichtssaal. Mit einer Geschicklichkeit, die viel Praxis verriet, schlugen sie die Tote in ein Leinentuch. Hus Augen folgten ihnen, als sie ihre Last davontrugen. Da erhellte ein Blitz den hohen Saal. Ein Gewitter. Regen. Ein Gerichtsbüttel hielt Ku das Protokoll hin, der seinen Daumenabdruck darunter setzte. Ku Pen, euch wird noch eine weitere schwere Straftat zur Last gelegt, doch brauche ich auf selbige nicht einzugehen, denn euer Geständnis im Hinblick auf den Mord an Herrn Mei Lang reicht für eure Verurteilung voll aus. Dieses Gericht verurteilt euch hiermit zum Tode durch Enthauptung. Nach dem jetzt geltenden Standrecht ist die Strafe sofort zu vollziehen. Der Richter drückte sein Siegel auf das Formular und reichte es Zhao Tai. Obrist Xiao, ihr leitet zugleich alles Nötige in die Wege. Tao Gan, ihr wohnt der Exekution bei und fertigt die Vollzugsmeldung aus. Das Gericht tritt morgen früh wieder zusammen. Dann soll der Angeklagte Dr. Lu zu einer langen Kerkerstrafe verurteilt werden, und zwar wegen Falschaussage, Vorenthaltung wichtigen Beweismaterials und berufswidrigen Verhaltens. Die Sitzung ist geschlossen. Zwei Büttel traten zu Hu, aber seine Augen waren auf den Ring an seinem Finger gerichtet. Langsam drehte er ihn hin und her. Der Saphir funkelte. Der Richter lehnte sich in das Polster des Tragstuhls zurück und streckte seine Hand aus, damit er die kühlen Regentropfen spüren konnte. Bald würde der Kaiser mit seinem Hof heimkehren, die Amtsgeschäfte wieder übernehmen und die Stadt würde sich in eine geschäftige, vor Leben strotzende Metropole zurückverwandeln. Ihr zwei nehmt, edler Herr, vier Kupferlinge das Stück. Allerbestes Ölpapier schützt euch vor Regen wie vor Sonne. Der Richter ließ sich nur einen Bogen geben, reichte ihm aber eine Silbermünze. Viel Glück, alter Mann. Lächelnd breitete der Richter das Ölpapier über seine nassen Stiefel. Er empfand glühenden Stolz auf dieses Volk, dem er dienen durfte. Drei lange Wochen hatten die Leute in den Häusern ausgeharrt, halb verhungert, gelähmt vor Angst. Doch jetzt, beim ersten Anzeichen einer Wende zum Besseren, kamen sie sogleich wieder heraus, unbesiegt, voller Lebensmut und Frohsinn, bereit, um ein paar Kupferlinge zu feilschen, die sie für ihre kärgliche Schale Reis brauchten. Zurück in seinem Arbeitszimmer schrieb Richter D. eine förmliche Mitteilung an seine erste Frau. Dringende Amtsgeschäfte hielten mich ab, dir schon früher Nachricht zukommen zu lassen. Heute hat Regen eingesetzt und das bedeutet das Ende des schwarzen Todes und des Notstandes. Ich hoffe, dass ich euch alle in Bälde in die Stadt zurückkommen lassen kann. Viele Grüße an dich, sowie auch an meine zweite und dritte Frau und die Kinder. Während er dem Prasseln des Regens lauschte, suchte er noch nach ein paar persönlicheren Worten. Aber ehe er sie fand, nickte er ein. Guten Morgen, Exzellenz. Geweckt wurde er erst wieder von seinen Adjutanten, die erschöpft und nass hereinkamen. Guten Morgen. Mit einer Handbewegung forderte er sie zum Sitzen auf und überflog dann die Vollzugsmeldung. Marschall Hu war auf dem städtischen Verbrennungsplatz hingerichtet worden. Auf dem Weg zum Richtblock fragte ich Hu, warum er denn auch den Markgrafen I getötet habe. Er sagte nur, I war ein grausamer Teufel. Er hat bekommen, was er verdiente. Müsste denn dieses Schuldgeständnis nicht mit in die Akten hinein? Nein, das war nicht als Schuldbekenntnis gemeint. Denn Markgraf I ist nicht von Hu ermordet worden. Nicht von Hu? Hu konnte gar nicht wissen, dass Koralle an jenem Abend für I tanzte. Hat sie nicht gesagt, die Bambusvorhänge seien heruntergelassen gewesen? Aber Koralle hat doch gesagt, sie habe Hu hinter dem Vorhang stehen sehen. Das glaubte sie. Dabei nahm sie nur einen Schatten wahr. Wer war es dann? Ja. Koralle berichtete, Herr I sei ihr und ihrer Schwester auf dem Markt begegnet und habe sie beiseite genommen. Nun ist Blau-Weiß ein kluges Mädchen und sie beschloss, Koralle im Auge zu behalten, als diese am Abend wegging, zum Haus von I. Als sie sah, dass Herr I ihre Schwester einließ, lief sie zum Kanal hinunter und schwamm am Ufer entlang bis zur Galerie. Für eine geübte Akrobatin wie sie war es ein Kinderspiel, einen der Pfeiler hochzuklettern. Hinter dem Vorhang hörte sie dann I brüllen, er habe ihre Mutter zu Tode gepeitscht und mit Koralle werde er es genauso machen. Als sich I umdrehte, da hatte er etwas gehört, floh Koralle aus dem Haus. Blau-Weiß lüftete den Vorhang und stieg über das Fensterbrett. Die splitternackte, wassertriefende Frau muss ihm vorgekommen sein wie eine Rachegöttin aus der Unterwelt. Kein wehrloses Mädchen, sondern eine erfahrene Kämpferin mit einer tödlichen Waffe, der Eisenkugel. Ich bin sicher, dass es sich so zugetragen hat. Jetzt begreife ich auch, weshalb sie ihren Vater schnitt, als ich beiden in der Schenke das erste Mal begegnete. Sie nahm ihm übel, dass er ihr nicht die Wahrheit über den Tod ihrer Mutter erzählt hat. Ja, und sie beschloss, ihm niemals zu sagen, was geschehen war. Die blutbefleckte Kugel warf sie in den Kanal. Später aber merkte sie, dass sie ihr Haartuch am Tatort vergessen hatte. So entschied sie sich, noch einmal dorthin zu gehen. Aber Blau-Weiß kam nicht an ihr Ziel, sondern verfing sich unter dem Balkon von Hu in den Wasserpflanzen. Nachdem du sie gerettet hattest, musste sie sich schnell eine Erklärung ausdenken. Erinnerst du dich, ob du Hu überhaupt erwähntest? Ich glaube, ja. Ich machte einen Witz, ob Hu sie etwa vom Balkon gestoßen hat. Genau das war's, was ihr ein Stichwort gab. Du gehst jetzt am besten in die Kanzlei und schaust nach, ob Blau-Weiß noch immer dort ist. Sofort, Exzellenz. Marung sprang auf und stürmte hinaus. Das Weidenmuster war also gar kein Hinweis. Die Vase fiel rein zufällig herunter. Dessen bin ich mir nicht so sicher. I könnte sehr wohl die Vase vom Tisch gestoßen haben, um einen Hinweis auf die Täterin zu hinterlassen. Sie war aus blau-weißem Porzellan. Blau-Weiß? Ja. Ja, sie ist sehr ungestüm und eigensinnig. Was sie jetzt braucht, ist ein guter Ehemann, bei dem sie gesetzter wird. Dafür wird Bruder Ma schon sorgen. Er täte gut daran, der alten Sitte zu folgen und ihre Zwillingsschwester gleich mitzuheiraten, als seine zweite. Aber müssen wir nicht Blau-Weiß vor Gericht erst offiziell freisprechen? Der Tod von I kann doch nicht als ungelöster Mordfall zu den Akten gehen. Warum nicht? Es handelt sich um einen klaren Fall von straffreiem Totschlag. Und ich möchte nicht, dass die Privatangelegenheiten der künftigen Familie unseres Freundes Marong in allen Teehäusern der Stadt breitgetreten werden. Ein paar ungelöste Fälle im Register zu haben, stört mich kein bisschen. Schenkst du mir noch einen Tee ein? Mord nach Muster. Kriminalfälle des Richters Di, alten chinesischen Originalquellen entnommen. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Robert van Hulik. Aus dem Englischen von Otto Wilk. Teil 2. Es sprachen Erzähler Ernst Jacobi, Richter Di, Dieter Mann, Tao Gan, Walter Renneisen, Chao Tai, Thorsten Merten, Ma Rong, Wolfram Berger, Dr. Lu, Matthias Brandt, Yen, Vadim Glovner, Koralle, Jule Böwe, Hu Pen, Christian Redl, Frau May, Stefanie Schönfeld, Herr Fang, Werner Wölbern, sowie Bibiana Beglau, Horst Hildebrand, Willi Schneider, Andreas Herder, Bernd Tauber und weitere. Ton und Technik Dietmar Rötzel, John Kohl und Sonja Röder. Regieassistenz Nicole Paulsen. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Regie Götz Fritsch. Produktion Südwestrundfunk, Hessischer Rundfunk 2011.